Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Wer bringt was mit? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus, A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Sie hören jetzt das Beispiel. Hallo Maria, am Samstag ist doch unser Hausfest. Ist schon etwas geplant? Weißt du etwas? Ja, Robert. Wir haben uns gestern Abend getroffen und schon viel vorbereitet. Ich habe gesagt, dass ich Getränke hole. Ich habe die nächsten Tage ein Auto, also kein Problem. Sie hören jetzt den Text. Und wie machen wir das mit dem Essen? Susanne macht Hähnchen mit Reis. Wir haben auch an Koteletts gedacht, aber dann gedacht, dass das nicht so gut ist. Nicht alle essen Schweinefleisch. Und nicht alle essen Fleisch. Ja, aber Eva macht einen Salat. Ich könnte eine Gemüsesuppe machen. Anja macht schon eine. Und wie wäre es mit einer Pizza? Ich habe ein super Rezept. Weißt du, Robert, das wird zu viel. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Leute kommen. Außerdem hat Beata gesagt, dass sie einen Kuchen mitbringen will. Das ist toll. Dann haben wir auch einen Nachtisch. Aber es gibt ja nicht nur Essen und Trinken. Beata hat doch gesagt, dass sie ihre Gitarre mitbringen will. Das stimmt. Das wollte sie auch. Aber es geht nicht. Sie hat sich gestern an der Hand verletzt. Dann bringe ich CDs mit. Super, Robert. Ich weiß, du hast tolle Musik. Dann wollen wir nur noch hoffen, dass das Wetter am Samstag schön ist.